Netzwerk Stadt Gespräch Netzwerk Stadt Gespräch Netzwerk Stadtgespräch, der Jugendpodcast zu Solidarisch im Netz. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Netzwerk Stadtgespräch, dem Jugendpodcast zu Solidarisch im Netz. Ich bin Christina, ich bin Medienpädagogin und mit mir im Studio begrüße ich heute Anna. Hallo. Und Laura. Hallo. An den Reglern heute, an der Technik, sind zudem noch Jeanette und mein Kollege Ulrich. Ja, wir nehmen ja auf am Tag vom CSD Nordwest hier in Oldenburg, freuen uns schon total drauf. Und entsprechend wollen wir uns heute mit dem Thema beschäftigen, wie junge Menschen eigentlich die Social-Media-Nutzung empfinden in Bezug auf LGBTQ. Finden wir da eher Hate oder finden wir eher Solidarität? Das ist eine spannende Frage und damit wollen wir uns heute ja, einfach mal ein bisschen befassen. Laura, vielleicht sollten wir erstmal klären, LGBTQ oder LGBTQIA, was ist mit den Begriffen gemeint? Ja, also im Endeffekt sind das alles erstmal Abkürzungen für verschiedene queere Gruppen, also Lesbian, Gay, Transgender, Bisexual, Asexual, Intersexual oder einfach Queer. Mhm. Und natürlich das Plus nicht vergessen, weil es ja viele weitere Möglichkeiten gibt, sich auszudrücken. Und das ist erstmal überhaupt mit dem Begriff gemeint. Um wen geht es eigentlich? Ganz genau. Und ich glaube, was auch safe to say ist, ist, dass ihr auf Social Media unterwegs seid. Kann das sein? Genau. Welche Plattform frequentiert ihr denn so am häufigsten? Also bei mir ist es meistens Instagram. Und Laura? Bei mir TikTok. Ja. Wie sieht's denn da eigentlich aus? Was ist denn da eure eigene Wahrnehmung? Findet eure Generation oder queere Angehörige eurer Generation da eher Halt, Orientierung, Austausch, irgendwie eine Gemeinschaft? Findet man da Gleichgesinnte? Oder sind queere Personen eher Hate ausgesetzt? Was ist eure persönliche Erfahrung? Ich glaube, das kommt sehr auf die Bubble an, in der man sich da bewegt. Also ich habe auf TikTok schon beides gesehen. Ich hatte auch selbst mal einen TikTok zu dem Thema hochgeladen gehabt und das ist auch ein bisschen viral gegangen. Da gab es dann natürlich auch entsprechend viele Kommentare. Mhm. Viele fanden das Video ganz gut oder auch lustig oder sowas. Also es war auch eher humorvoll gestaltet. Aber natürlich gab es auch ein paar Kommentare dagegen. In dem Fall war das jetzt eher gering, aber es gibt auch durchaus noch andere Möglichkeiten, wo das doch sehr radikal wird. Zum Beispiel? Ich habe das mal gesehen gehabt, dass da halt eine TikTokerin auf ein Video von jemand anderem reagiert hatte, die sich da geoutet hat und dann die ganzen Kommentare dazu, die in dem Video waren, hatte, die dann in ihrem eigenen TikTok nochmal Revue passieren lassen, weil da total viel Hate mit drin war. Und das war dann, also in meiner TikTok-Bubble war das dann glücklicherweise ein TikTok, was ich dann gegen diesen Hate ausgesprochen hatte. Aber man hat eben gesehen, dass es doch noch sehr häufig passiert und dass auch die Kommentare da echt ekelhaft werden. Anna, was ist dir schon so begegnet? Du sagst, du bist ja eher auf Insta. Wie sieht's da aus? Genau, also ich hatte auch beide Seiten so ein bisschen miterlebt. Also ich bin jetzt auch nicht in einer Bubble unterwegs, wo vor allem dieser Hate eben offensichtlich wird, sondern auch sehr eben dieses Austauschen und Vernetzen mit anderen aus der Community. Also eher diese positiven Effekte, die dann vor allem auffallen. Aber eben auch ab und zu liest man doch noch irgendwelche blöden Kommentare oder eben Hate unter Posts und anderen Sachen. Ja, wir von der Netzwerkstadt beschäftigen uns ja mit ganz vielen Themen, die auch gerne mal politisch werden. Und ja, LGBTQ unter jungen Menschen ist da sicherlich ja auch eins davon. Bis jetzt, fand ich, ging es ja bei uns noch mit den Kommentaren. Ne? Ich habe da noch nichts Negatives gesehen. Deswegen, glaube ich, sind wir manchmal vielleicht auch gar nicht so in den Sphären unterwegs, in denen da einfach sehr viel gehatet wird. Damit wir ein bisschen besseren Überblick bekommen, haben wir nochmal unseren befreundeten Psychologen Pavle Sagorschak gefragt. Der bildet bei uns auch die Scouts aus. Er ist Wissenschaftler, stellt sich auch gleich nochmal selber vor. Und natürlich, ihr sollt zu Wort kommen, es ist euer Podcast, aber es ist ganz schön, wenn Pavle für uns ein bisschen so die Schnittstelle bildet zwischen der Welt der Wissenschaft und der Erwachsenen und der jungen Leute. Und wir hören einfach mal rein, was Pavle dazu zu sagen hat. Mein Name ist Pavle Sagorschak, ich bin 35 Jahre alt, ich bin promovierter klinischer Psychologe an der Freien Universität in Berlin. Und als Wissenschaftler sind meine Forschungsschwerpunkte schon immer so in der Schnittstelle zwischen Psychologie und neuen Medien zu finden gewesen. Das hieß einerseits für mich immer, wie können Menschen sich über das Netz gegenseitig Schaden zufügen, zum Beispiel in Form von Cybermobbing, Andererseits forsche ich seit Jahren auch dazu, wie man Menschen mit psychischen Problemen über das Netz Unterstützung anbieten kann. Finden junge Menschen der LGBTQ+-Community über das Netz Support oder Hate? Hate oder Support? Die Antwort ist nicht ganz einfach. Sie muss lauten sowohl als auch. Fangen wir mit den angenehmen Seiten an. Also aus meiner Sicht ist Social Media unglaublich wichtig für queere Jugendliche. Social Media und das Netz allgemein füllt eine Lücke für queere Jugendliche, die dadurch entsteht, dass sie ja eben eine Bevölkerungsminderheit sind. Das gilt insbesondere dann, wenn junge Menschen nicht in Großstädten wohnen oder aufwachsen, vielleicht eher ländlich unterwegs sind. Kannst du ein bisschen näher erklären, was du damit meinst? Also während cis-heterosexuelle Jugendliche ihre gleichgesinnten Kumpels in der Schule finden und die ersten sexuellen Erfahrungen im Jugendraum neben dem Dorfgemeinschaftshaus machen können zum Beispiel, fehlt es in kleineren Ortschaften an sogenannten queeren Orten. Also an Orten, wo sich queere Jugendliche begegnen können, wo es Möglichkeiten gibt, die eigene Identität an Gleichgesinnten und mit Gleichgesinnten zu entwickeln. Es ist eine ganz wichtige Entwicklungsaufgabe für junge Menschen oder Jugendliche, Antworten auf vor allem zwei Fragen zu finden. Und das eine ist, wer bin ich? Und das andere ist, wo gehöre ich dazu oder wo gehöre ich hin? Und hier bietet eben das Internet und insbesondere Social Media an sich großartige Möglichkeiten zum Austausch, zum Eintauchen in das Anderssein, zum öffentlichen Zeigen und Demonstrieren, wer ich bin, was ich bin, wie ich bin. Lässt sich das wissenschaftlich unterfüttern? In einer qualitativen Studie, die von Kolleginnen gemacht wurde, qualitative Studie heißt, da bildet man kleine Gruppen, da hört man sich die Meinungen an, da schreibt man die Meinungen auf und versucht eben aus diesen Meinungen ja Ergebnisse herauszulesen. Da wurden also LGBTQ+-Jugendliche befragt und ich finde ein Zitat davon ganz eindrucksvoll zu dem Thema. Ich habe das Gefühl, dass meine Stimme am stärksten in den Online-Communities ist. Ich fühle mich dort besonders selbstbewusst oder selbstbewusster, vielleicht auch wegen meiner Anonymität, aber insgesamt eben aufgrund der Tatsache, dass hier Gleichgesinnte miteinander sprechen. Ich mag es, Empfehlungen zu geben, anderen Jugendlichen Tipps zu geben und so finde ich eben meine Stimme in diesen Online-Communities. Das hat eben eine LGBTQ-Jugendliche so formuliert. Und das zeigt, finde ich, ganz gut, welche Rolle das in dieser Identitätsentwicklung spielt und wie es auch die Möglichkeit schafft, eben auf eine Art selbstbewusster zu kommunizieren, als ich das vielleicht face-to-face machen würde und eben in Situationen, wo ich nicht von anderen queeren Menschen umgeben bin. Und auf Social Media merke ich eben auch, es gibt Zuspruch von den sogenannten Allies, also von nicht-queeren Menschen, von nicht-LGBTQ-Plus-Menschen. Vielleicht merke ich dann erst hier so richtig, wie gesagt, insbesondere, wenn ich vielleicht eher in Gemeinden lebe, die konservativer sind, die ländlicher sind, dass es doch viele Menschen gibt, die mich nicht bewerten oder abwerten aufgrund meiner eigenen sexuellen oder Gender-Identität. Und das zu spüren, kann auch eine ganz wichtige Erfahrung sein, dass ich Unterstützung habe, und zwar von einer breiten Schicht in der Bevölkerung. Wo spielt Social Media für queere Jugendliche noch eine Rolle? Zentral ist die Rolle von Social Media in meinen Augen auch zum Finden von PartnerInnen oder Dates. Es ist kein Zufall, dass die queere Dating-App Grindr schon weitaus früher existiert hat als Tinder. Und dass Homosexuelle auf Gay Romeo unterwegs waren, lange bevor jemals jemand etwas von Parship und Elitepartner oder den anderen Plattformen gehört hat. Ich sehe es den Menschen nicht sofort an, ob sie LGBTQ+ angehören oder nicht. Ich bin als queerer Jugendlicher häufig auch Gefahren ausgesetzt, wenn ich ins Blaue hinein mich vielleicht jemandem annähern möchte, der das dann ablehnt. Möglicherweise bin ich da körperlicher Gewalt ausgesetzt oder stehe unter diesem Risiko. Das heißt, Social Media, Dating-Apps, Internet sind total wichtige Werkzeuge, um mich eben in einem Rahmen, der sich für mich sicher anfühlt oder sicherer anfühlt, Menschen zu nähern, mit Menschen in Austausch zu kommen, die für mich eben potenziell als PartnerInnen in Frage kommen. Wie sieht's denn mit den negativen Aspekten aus? Wenn wir uns die Schattenseiten anschauen von Social Media für queere Menschen, dann können wir erstmal feststellen, dass leider queere Jugendliche aggressiver durch Mitschüler gemobbt werden, was Cybermobbing angeht. Eine große Studie in Spanien hat zum Beispiel gezeigt, dass queere Jugendliche bei Cybermobbing überrepräsentiert sind. Sie leiden stärker unter Folgesymptomen wie Depressionen, Angst oder körperlichen Beschwerden als ihre cis-heterosexuellen Mitschüler. Hier ist aber wichtig zu wissen, das ist jetzt keine spezifische Eigenschaft von Social Media oder vom Internet. Wir beobachten das ganz ähnlich auch beim Schulhofmobbing. Auch hier bekommen leider LGBTQ-Jugendliche häufiger aggressives Verhalten ab und leiden entsprechend auch stärker darunter. Das heißt, hier gibt es keinen Unterschied zwischen Internet und auch Face-to-Face-Situationen oder Schulhofsituationen. Und allgemein muss man sagen, ja, man kann auf Social Media und im Internet unangenehme Erfahrungen machen, aber nicht jede Plattform ist gleich. Unterschiedliche Plattformen haben unterschiedliche Nutzende und unterschiedliche Plattformen haben auch einen unterschiedlichen Vibe. Der österreichische Wissenschaftler Kai Kender hat das mal so formuliert, der hat gesagt, Tumblr ist queer and Twitter ist toxic. Also Tumblr ist queer und Twitter ist toxisch. Und wir sehen, dass sich Plattformen wie Twitter eben immer stärker politisch nach rechts entwickeln. Wenn ich hier als queerer Jugendlicher unterwegs bin, habe ich sehr schnell den Eindruck, dass die Mehrheit der Nutzenden mir feindlich gegenübersteht. Unter den Top-Hashtags finden sich regelmäßig zum Beispiel transfeindliche Themen. Queere Beiträge hingegen werden häufig unter Hasskommentaren erstickt und homophobe Tweets bekommen großen Zuspruch und Reichweite. Und jetzt entsteht ein Phänomen, das nennt man Verfügbarkeitsheuristik. Das heißt, die Informationen, die ich sehe, wenn ich sie besonders häufig sehe, führen bei mir dazu, dass ich daraus Rückschlüsse über das Leben im Allgemeinen ziehe. Das heißt, bin ich viel auf Twitter unterwegs, habe ich eher die Idee, dass es überall so ist, dass die ganze Bevölkerung gegen mich ist, dass in der ganzen Bevölkerung die Mehrheit zum Beispiel ein Problem mit Homosexuellen oder mit Transmenschen hat. Hier hilft es total, sich daran zu erinnern, dass nur etwa 4-7% der deutschen Bevölkerung überhaupt auf Twitter unterwegs ist. Und der Anteil linkspolitischer Personen sinkt, während der Anteil rechter und konservativer, die sich hier aktiv äußern, stetig steigt. Es ist also nicht die deutsche Bevölkerung, die hier spricht, sondern ein sehr verzerrter Ausschnitt daraus. Hast du in dem Zusammenhang noch ein paar Tipps für uns? Ich persönlich, und das würde ich auch anderen Menschen so empfehlen, habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es mir hilft, vielfach NutzerInnen mit queerfeindlichen oder rechtsradikalen Takes zu blockieren. Das dauert, es sind Hunderte, es sind teilweise Tausende und das ist anstrengend. Aber es ist gut für die psychische Gesundheit, weil man sieht es dann weniger und dadurch ist auch diese Verfügbarkeitsheuristik, also die Idee, dass es dann überall so ist, dieses Phänomen entsteht nicht so leicht. Allgemein gilt, wenn man merkt, dass man psychisch durch solche Postings belastet ist, da empfehle ich eher die Nutzung von sozialen Medien, die eine stärkere Steuerung ermöglichen. Also was sehe ich, wessen Beiträge werden mir angezeigt? Wem werden meine Beiträge angezeigt? Denn dass queere Perspektiven aus den sozialen Medien verschwinden, kann und sollte wirklich nicht das Ergebnis solcher Befunde sein. Ja, danke an Pavle. Wie seht ihr denn das? Könnt ihr bestätigen, was er sagt? Was sind eure Erfahrungen, zum Beispiel in Bezug auf Dating oder Identität, Zugehörigkeit, Anna? Also in Bezug auf Online-Dating kann ich sagen, aus meinem Bekanntenkreis sind viele bzw. fast alle Personen aktiv dabei, Online-Dating zu betreiben. Es ist eben so, weil dieses Vernetzen mit anderen queeren Menschen, die ja nicht gerade die größte Bevölkerungsgruppe sind, es ist so einfacher online, es sind nicht sofort in Reichweite und deswegen ist Online-Dating auf jeden Fall eine gute Option. Das ist spannend. Und wie sieht's aus auf Social Media? Bei dir ist es ja vor allen Dingen Instagram, hast du gesagt. Wie sieht's da aus mit Identität, mit Gleichgesinnten, mit ja ein bisschen sich selbst finden und auch sich selbst online darstellen? Ja, also die Selbstdarstellung ist ja auch immer wieder ein großer Punkt bei der Frage, wie will ich mich darstellen und wie bin ich eigentlich? Und es gibt da vor allem einen Unterschied, wie man sich offline darstellt und wie man sich dann vielleicht online mal darstellt. Thema Aussehen vielleicht oder Kleidung. Vor allem bei Transmenschen vielleicht kommt das häufig vor. Vor allem auf Instagram sehe ich da ziemlich viel. Dass man sich eben auch offener zeigt online, wie man jetzt vielleicht nicht unbedingt offline in die Schule gehen würde. Oder ja, also es ist einfach eine offene Welt, sage ich jetzt einfach mal, in der man sich nochmal ganz anders zeigen kann und vielleicht einfach ein bisschen mehr sich zu orientieren, wie will ich mich eigentlich auch offline vielleicht mal irgendwann geben. Hat man dann tatsächlich weniger Angst vor Online-Hate, vor digitalem Hate, als man den vor Real-Life-Hate hätte? Das weiß ich nicht. Also ich habe gesehen, dass das halt viele Menschen tatsächlich machen, auch mit irgendwelchen Reels, die dann halt gezeigt werden. Vielleicht auch wahrscheinlich auf anderen Plattformen, da kann ich jetzt nicht so viel sagen. Aber wie es da aussieht mit der Angst, sich das zu zeigen, ich kann es mir durchaus vorstellen, aber ich kann dazu eigentlich nichts sagen. Wir haben zum Glück ein paar frische Zahlen von der Medienanstalt oder der Landesanstalt für Medien NRW, so heißt sie ganz korrekt. Die veröffentlichen jedes Jahr eine Forsa-Umfrage, auch immer zum Thema Hate. Und die haben jetzt etwas über 1000 Personen befragt. Gerade vor ein paar Wochen sind die Ergebnisse frisch reingekommen. Und da ist es tatsächlich so, dass die Personen so zwischen 14 und 25 Jahren mehr Hate beobachten. Und auch sagen, dass sie selber mehr von Hate betroffen sind. Und natürlich die Gruppe der queeren Menschen ist da einfach eine der Zielgruppe von Online-Hate. Wie reagiert ihr denn, wenn euch irgendwo Hass begegnet? Ist man da so mutig und sagt, ich zeige mich solidarisch? Oder ja, weiß man überhaupt, wie man das machen könnte? Wie ist das bei euch auf TikTok, Insta oder woanders, wenn euch da Online-Hate begegnet für die queere Community? Kann man da überhaupt was tun? Ja, also es kommt immer auf die Situation an. Ich muss sagen, wenn mir jetzt irgendwie Kommentare oder sowas entgegenkommen, dann habe ich da auch schon die Motivation, selbst nochmal einen Kommentar dazu zu schreiben und zu sagen so, ey, das, was du hier sagst, das ist eigentlich totaler Mist, das funktioniert so gar nicht und das ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Denk doch bitte nochmal drüber nach, warum du das jetzt so überhaupt siehst und guck mal, ob du da vielleicht nochmal eine andere Perspektive finden kannst. Aber es gibt eben auch manchmal die Momente, wo man merkt, ja, die Personen sind überhaupt nicht bereit für eine Diskussion und dann ist eigentlich das Einzige, was hilft, was Pavel ja auch schon gesagt hat, blockieren und ignorieren. Für die psychische Gesundheit irgendwann. Genau, ja. Also ein schmaler Grat, so ein bisschen dazwischen. Ja, Laura, vielen Dank für den Tipp. Wo wir schon beim Thema Tipps sind, wir haben natürlich auch noch einen kleinen Service-Teil für euch vorbereitet. Es ist Sommer, wir haben den Pride Month, es ist Juni. Bei ganz vielen stehen jetzt bald die Ferien an und wir haben alle Bock zu reisen. Ich glaube, ihr habt euch mal mit unserem Scout-Mitstreiter Stefan unterhalten und bei ihm was in Auftrag gegeben. Ja, genau. Wir haben ihm mal den Auftrag gegeben, dass er mal ein bisschen für uns recherchiert und sich mal anschaut, in welchen Ländern queere Personen willkommen sind und wo das vielleicht auch eher weniger der Fall ist. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. Ich habe euch heute zwei queerfreundliche und ein queerfeindliches Land mitgebracht. Mein erstes queerfreundliche Land ist Kanada. Seit 1996 sind dort queere Paare bei der Adoption heterosexuellen Paaren gleichgestellt. Seit 2005 greift zudem der Civil Marriage Act, der die gleichgeschlechtliche Ehe im ganzen Land mit sich brachte. Rechtlich gesehen ist Kanada bereits schon sehr früh queer-freundlich und die queere Partyszene in den Städten ist weltweit bekannt. Somit ist Kanada auch eines der queer-freundlichsten Länder in Nordamerika. Mein zweites Land ist Spanien. In vielen Umfragen, wie zum Beispiel der Gallup, wurde Spanien schon vor Jahren zu einem der besten vier queeren Länder weltweit gewählt. Jährlich reisen dort auch rund 150.000 Besucherinnen beim CSD nach Barcelona. Zudem findet auf Mallorca das internationale Lesbenfestival Ella jedes Jahr statt. Eine Reise wert und die bessere Wahl, als in den Bierkönig oder Megapark zu gehen. Mein queerfeindliches Land ist Saudi-Arabien. Bereits aus den Medien bekannt, ist Saudi-Arabien auf dem Travel-Index auch auf dem letzten Platz. Das Interessante daran ist, dass auf der Visit Saudi-Webseite, der Touristenseite, mittlerweile im FAQ ergänzt wurde auf die Frage, ob queere Personen willkommen sind, dass jede Person willkommen sei. Dennoch droht bei homosexuellen Touristinnen weiterhin die Ausweisung. und laut Scharia-Gesetz sogar Gefängnis, Stockhiebe oder im schlimmsten Fall die Todesstrafe für homosexuelle oder queere Handlungen. Ja, das klingt jetzt erstmal nach keinem Land, das man so unbedingt bereisen möchte. Wie ist denn das eigentlich? Plant ihr bei euren Reisevorbereitungen sowas mit ein? Würde das für euch einen Ausschlag geben, ob ihr zum Beispiel in ein queerfeindliches Land reist? Oder sagt ihr, sowas möchte man nicht unterstützen? Oder sagt ihr vielleicht sogar, da muss ich jetzt erst recht hin? Wie ist das bei euch? Also ich achte da auf jeden Fall drauf und für mich ist es ein ausschlaggebender Punkt, ob ich da hingehe oder nicht, weil gerade wenn ich in Urlaub fahre, möchte ich mich in dem Land auch sicher fühlen und nicht irgendwie Angst haben, dass ich da jetzt verhaftet werde oder irgendwelche Strafen kassiere, nur weil ich jetzt homosexuell bin. Das ist etwas, da habe ich dann auch in meinem Urlaub nicht die Nerven für, wenn man das so sagen kann. Und da achte ich dann auf jeden Fall drauf, dass ich da auch irgendwie in ein Land fahre, wo es mir dann auch gut gehen kann. Und da hat Stefan uns ja zum einen ein bisschen was zusammengestellt und auch auf unserem Insta-Kanal findet ihr dazu ein Reel. Da haben wir auch mal ein paar Länder gesammelt, die uns besonders gut gefallen und die auch auf dem Index, den wir euch übrigens auch verlinkt haben in den Shownotes, der Index für Queer Travel, den es ja gibt, da kann man sich noch mal ein paar schöne Länder raussuchen für die Inspiration. Ihr Lieben, wir müssen so langsam zum Ende kommen hier bei unserem Podcast. Das gibt mir die Gelegenheit, mich nochmal zu bedanken, denn dieser Podcast wird gefördert vom Jugendfonds der Partnerschaften für Demokratie Oldenburg. Und die Partnerschaften für Demokratie werden getragen vom Präventionsrat und dem Amt für Zuwanderung und Integration der Stadt. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, Vielfalt und Demokratie zu stärken und Extremismus vorzubeugen. Wir freuen uns total, dass wir da ausgewählt wurden und jetzt diesen Podcast an den Start bringen dürfen. Da vielen Dank auch nochmal an Anna und Sarah und Diana, deine beiden Mitstreiterinnen, denn ihr habt den Podcast dort vorgestellt und dafür gesorgt, dass wir das hier machen dürfen. Vielen Dank dafür. Bitteschön. Ja, und wenn wir schon beim Thema Fördern sind, die Netzwerkstatt allgemein wird gefördert von der Nordmetall-Stiftung. Liebe Nordmetall-Stiftung, ohne euch wäre unsere Arbeit ebenfalls gar nicht möglich. Also vielen Dank da auch nochmal an euch und in eure Richtung. Wie schon erwähnt, haben wir wie immer alles in den Shownotes zusammengetragen, was es sonst noch an wichtigen Infos gibt. Schaut da gerne mal vorbei und folgt uns doch auch auf Instagram. Wir freuen uns auch immer auf Post und Überpost für neue Ideen und Themen, die wir vielleicht mal aufgreifen können. Ja, wir, würde ich sagen, machen uns jetzt gleich mal auf zum CSD Nordwest, oder? Ja, klingt auf jeden super. Fall. Total gut. Wir haben eine nächste Episode. Da geht's um digitale Zivilcourage und ob man die lernen kann. Euch allen einen schönen Pride Month. Vielen Dank an Ulrich und Jeanette, an den Reglern und danke an Anna und Laura. Schön, dass ihr hier wart. Ja, sehr gern. War super. Wir gehen jetzt feiern, oder? Ja, auf jeden Fall. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Netzwerk. Stadt. Gespräch. Netzwerk. Stadt. Gespräch. Netzwerk Stadtgespräch. Der Jugendpodcast zu Solidarisch im Netz.